SWR 2 Dschungel. Meine Damen und Herren, ich bin eine Ein-Mann-Revolution. Moment, erst später. Hier ist erstmal Bernd Lechler im Dschungel auf SWR 2 mit neuer Sendezeit. Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags können Sie uns jetzt am Abend hören, um 9:55. Auf keinen Fall kann es so weitergehen. Ich weiß, dass Sie das alle spüren. Es kann nicht so weitergehen. Auch die Geschichte zeigt, weitergehen kann es immer, aber nicht so. Deshalb verändert sich der Dschungel. Und zwar so. Montags und mittwochs erzählen wir von fernen Ländern und Abenteuern vor der Haustür. Donnerstags beschäftigen wir uns in unserem Magazin Machete mit aktuellen Trends und Szenen. Und dienstags gibt es das Dschungel-Hörspiel. In der zweiten Hälfte der Stunde spielen wir immer Musik in bekannter Dschungelqualität. Heute vor allem Pop, im allerweitesten Sinne des Begriffs, besondere Platten des vergangenen Jahres. Zum Beispiel nicht aus, sondern von Beirut. Doch jetzt präsentieren wir Ihnen erstmal und erstmalig hier im Dschungel den neuen Prototyp. Juli C. hat ihn entworfen. Hallo. Ihnen allen ein herzliches Hey. Herzlich willkommen zur Präsentation. Macht man ja auch nicht alle Tage sowas. Ich wurde gebeten, Ihnen heute Abend einen Prototypen vorzustellen. Ich nehme das Ergebnis vorweg. Meine Damen und Herren, ich bin eine Ein-Mann-Revolution. Nicht französisch, nicht russisch, nicht islamisch, nicht mexikanisch, nicht proletarisch. Ich bin nicht industriell, nicht mal intellektuell. Ein bisschen kulturell oder sexuell, zumindest am Wochenende. Haha, ich bin eine lustige Revolution. Chaotisch, cholerisch. Kreativ, unaufhaltsam, weil bislang von euch unbemerkt, dazu rasant, rapide und radikal und... Halt, keine Panik, das war ein Witz. Ich bin doch unblutig. Unblutig wie die meisten Revolutionen, jedenfalls am Anfang, hört mich an. So wie Single-Pizza-Öfen und Einraumwohnungen gibt es jetzt auch die Ein-Personen-Massenbewegung. Ich bin ein Tropfen, nicht einer Welle. Welle war früher, sondern eines Sprühnebels, eines individualistischen Kollektivs, getrieben von dem Gefühl, dass es einfach nicht immer so weitergehen kann. Kann es doch nicht, was? Auf keinen Fall kann es so weitergehen. Ich weiß, dass Sie das alle spüren. Es kann nicht so weitergehen. Auch die Geschichte zeigt, weitergehen kann es immer, aber nicht so. Sie wissen doch, dass Ihre Puma-Turnschuhe in einem Dritte-Welt-Land gefertigt wurden und dass nicht mehr als 40 Cent pro Paar in die Arbeitslöhne fließen. Sie wissen, dass Hartz IV den Weg in die Armut bedeutet, während Steuerflüchtlinge ihr geklautes Geld auf weichsandigen Südseeinseln verprassen. Wissen Sie, was so ein Top-Manager im Jahr verdient? Das kann nicht immer so. Hat da irgendjemand was von Zielen gerufen? Ihr glaubt, dass ich keine Ziele habe? Na und? Meine Damen und Herren, keine Ziele hatten wir auch schon in den 90ern. Ich habe kein Ziel, dafür einen Ausgangspunkt. Es wird eine Bewegung entstehen, deren Speerspitze ich bin. Es wird noch mehr Speerspitzen geben, ein ganzer Speerspitzen-Igel wird das sein, der durchs Land rollt wie ein Igel. Scheiß auf die Metapher. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle? Ich trage 3 Tage Bart. Meine Haare sind immer etwas zu lang. Ich bin 20. Oder war jedenfalls mal 20. Bis ich 30 wurde. Oder auch 35. Was keine Rolle spielt in einer Zeit, wo keine Sau mehr erwachsen wird. Meine Turnschuhe sind vielleicht von Puma. Aber alt. Die Hose ist von Levi's. Aber so geschnitten, als hätte ich sie aus der Altkleidersammlung gezogen. Der gerade Schnitt mit ausreichender Fußweite sitzt sexy und lässig. Eine geringere Leibhöhe. Die Knopfleiste ist kürzer. Die Gesäßtaschen sind niedriger angebracht. Das Bein ist ganz gerade geschnitten. An Knie, Taille, Gesäß und Oberschenkel weiter. Das ist die neue Levi's 501 mit Antiform. Antiform für meinen Antikörper. Mein ganzes Leben sieht aus wie auf der Halde gefunden. Der notorische Geldmangel ist Programm. Die Autos sind vom Schrottplatz. Die Möbel vom Sperrmüll. An den Wänden meiner WG fehlen die Tapeten. An manchen Stellen hängen Postkarten aus den kostenlosen Kartenständern der Cafés. Ich und die WG zünden sich Zigaretten an der Flamme eines Gasherds an, auf dem eben noch ein großer Topf Spaghetti für alle gekocht wurde. Ich und die WG trinken Wein auf dem Dachfirst hoch über den Lichtern der Stadt. Was ich und die WG sonst den ganzen Tag machen, weiß keiner so genau. Ich habe keinen Beruf, sondern Jobs. Kein Lebensziel, sondern ein Lebensgefühl. Und selbst das könnte aus dem Altpapiercontainer sein. Wie sollte es nicht? War doch alles schon mal da, ich meine, heutzutage. Wenn ich Ihnen sage, was ich gern möchte, nämlich einfach nur leben, und zwar wild und frei, werden Sie rufen, wie in den 60ern. Und ich sage, wie in den 60ern. Nur ohne Inhalt ist ja alles schon erreicht. Es bleibt die Form. Die Antiform. Lassen Sie mich das wiederholen. Mein Leben ist wie meine Hose. Antiform. Ihr sitzt im Dunkeln. Ich sehe es trotzdem. Ihr seid nicht alle unter 40. Unter 40 ist man jung und eine Generation. Danach tritt eine Phase der Ununterscheidbarkeit ein und ab 50 beginnt das Greisenalter. Speziell für die Greise unter euch reckt das osteopathische Rückgrat. Ihr seid vielleicht überflüssig, das Hochplateau der Alterspyramide. Ihr seid die Geißel und Bürde unseres Rentensystems, aber ihr habt gute Arbeit geleistet. Lang und tapfer habt ihr für die Freiheit gekämpft. Gesellschaftliche Zwänge torpediert, bis jede zweite Ehe geschieden war. Unterschiede beseitigt, bis niemand mehr wusste, wo rechts und links ist. Die Frau befreit, bis es keine Kinder mehr gab. Gewissenhaft habt ihr das Werk eurer Vorväter fortgeführt. The Long and Hard Killing of God. Stirb langsam 2000. Jetzt ist Gott wirklich tot. Mit Schminke, Schmuck und Sport leisten seine freigesetzten Jünger ihre Götzendienste am eigenen Körper. Ihr Tempel ist das Einfamilienhaus. Als es soweit war, habt ihr uns gezeigt, dass auch Wohlstand und Schönheit nicht alles sind. Ihr habt recht gehabt und wir haben begriffen. Nichts ist alles. Oder auch, das Nichts ist alles. Meine Damen und Herren, Freedom Factory proudly presents den ersten echten und einzigen Individualisten, den Prototypen, hier für Sie erstmalig ausgestellt. Zum Anschauen, Anstaunen, bitte nicht berühren. Gerade geschnitten, geringe Leibhöhe, ernährt sich ungesund, glaubt nix, nicht schön genug, um zu den Schönen zu gehören, nicht hässlich genug für einen Platz bei den Hässlichen, kein Reicher, kein Armer, kein Grufti, kein Yuppie, ein Antikörper. Ein Unikat, ein Idealsubstrat demokratischer Subjektivität, ein Ego-Shooter, gestatten, mein Name ist Lauf, Amok Lauf, einer von denen, die plötzlich und ohne Grund irgendwo reinrennen, ohne Ziel, irgendwo reinrennen und dann, sagte ich doch schon, ich bin eine Revolution, aber unblutig, dafür mit Humor. Ich wollte immer politisch aktiv sein. Ich wollte einer Jugendbewegung angehören, aber ich habe keine gefunden. Als ich Punk wurde, war die Punkzeit vorbei. Ich war Hausbesetzer, als die Hausbesetzerphase zu Ende ging. Die Befindlichkeitspropheten aus Soziologie und Feuilleton halten mich für unpolitisch. Lang genug habe ich das geglaubt, es reicht, genug. Damit muss Schluss sein. Ich habe durchaus ein Gefühl für Gerechtigkeit, das mit den Turnschuhen und den Topmanagern habe ich schon gesagt. Ich bin nicht unpolitisch, ich bin ein Einzelgänger. Wenn einer schon Schwierigkeiten hat, eine Familie zu gründen, wie soll er dann bitte einer Partei beitreten? Erst als die letzte Woge geglättet, der letzte Arbeitskreis geschlossen und das letzte Flugblatt vom Winde verweht war, habt ihr gemerkt, dass Kriege nicht mehr von Staaten, sondern von Einzelpersonen mit Sprengstoffgürteln begonnen werden. Schauen Sie mich an. Ich bin frei. Ich bin gleich. Ich bin das Volk. Ich bin der Prototyp einer beginnenden Epoche. Das glaubt ihr nicht. Wenn ihr etwas über die Gesellschaft erfahren wollt, fragt nicht die Feuilletons, schaut Werbung. Die Kartoffelstampfer von Funny wussten es schon vor 10 Jahren. Jede Revolution beginnt mit einem Auflauf. In den Anzeigen von Diesel schreiben es die Models mit roter Farbe an die Wand. Legalize the 4-Day-Weekend oder gehen mit Transparenten auf die Straße. For more green traffic lights, free the goldfish, respect your mom oder Kino. Habt ihr Chronicles of Riddick gesehen? Oder wenigstens Rambo? Wisst ihr nicht, dass wahre Helden Einzelgänger sind? Wir sind Helden! Und zwar Helden wie wir. Die Ein-Mann-Revolution wurde schon gekauft und verkauft, bevor sie sich selbst begriffen hatte. Das stört mich nicht, es gehört dazu. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin ein Produkt der Wohlstands- und Wachstumsgesellschaft. Wo ich hintrete, ist Prenzlauer Berg. Nachher breche ich in eine reiche Villa ein, baue aus Stühlen und Tischen einen Möbelturm, werfe die Couch in den Swimmingpool und hinterlasse den Heimgesuchten eine Botschaft, die fetten Jahre sind vorbei. Vielleicht fahre ich auch mal mit zum Weltwirtschaftsgipfel. Oder ich vergifte einen Trinkbrunnen mit Abführmitteln und hänge ein Schild dran. Ein Drittel der Menschheit lebt ohne sauberes Wasser. Danach verschicke ich einen Karton Briefe an Turnschuhkonzerne. Und wenn die Umschläge geöffnet werden, rieselt weißes Pulver heraus. Dazu ein Zettel. Seid nicht so sicher. Oder ich stehle Schaufensterpuppen mit Markenklamotten. Und erhänge sie an den Straßenlaternen Berlins. Oder ich betäube den Nachtportier im Westin Grand und errichte in der Empfangshalle einen Scheiterhaufen aus Benzinkanistern. Aus vollen Benzinkanistern. Oder ich mache einen Flugschein. Oder ich nehme so ein Ding und renne einfach irgendwo rein. Die neue Demarkationslinie des Clash of Civilizations verläuft nicht zwischen Süd und Nord, nicht zwischen Morgen und Abendland. Im Zeitalter der Individualisten verläuft sie zwischen dir und mir. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, das Pendel wird andersrum ausschlagen. Es wird zurückschlagen. Es wird sich dich und mich als Werkzeug suchen. Die Kreise schließen sich. Auf der höchsten Stufe der Zivilisation, in der liberalisierten, pluralisierten, individualisierten Gesellschaft, beginnt der Kampf aller gegen alle nochmal von vorn. Das haben die Aufklärer nicht bedacht. Wenn man alles wegmacht, was die Menschen glauben und was sie verbindet, kreisen sie als freie Radikale durchs atomisierte Zusammenleben. Homo homine virus, 80 Millionen Antikörper richten sich gegen das gesellschaftliche Immunsystem. Und nicht mal das hat Bedeutung. Hat die Postmoderne es euch nicht gelehrt? Nieder mit dem Inhalt, es lebe die Antiform. Ich muss sie nicht bitten, Ruhe zu bewahren, ihr bewahrt sie sowieso. Eine Ein-Mann-Revolution macht noch keinen Sommer. Auch zwei Ein-Mann-Revolutionen locken keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Bei 3 Millionen Ein-Mann-Revolutionen würdet ihr mit dem Nachdenken beginnen und beruhigt erkennen, eine Revolution meint ja doch den Staat. Sie meint vielleicht auch die Gesellschaft. Sie meint das System, den Staat, die Gesellschaft, das System, nicht jeden einzelnen von euch. Puh, Glück gehabt. An einem Abend in nicht allzu ferner Zukunft, in einer mondklaren, ich kann nicht schlafen und gehe spazieren Nacht, in der ihr den leeren, nur von Sternen bewohnten Himmel betrachtet und euch zum Zeitvertreib fragt, woran ihr wirklich glaubt und mangels einer Antwort, ja, in Ermangelung auch nur eines Echos auf diese Frage, zufällig begreift, was ihr wirklich seid. 80 Millionen Ein-Mann-Staaten. 80 Millionen Ein-Mann-Gesellschaften. 80 Millionen Ein-Mann-Systeme. Ihr seid Einzelne. Und jeder Einzelne ist gemeint. In dieser Mond-, Stern-, himmelsklaren Nacht werdet ihr kapieren, wovon ich heute Abend gesprochen habe. Bis dahin, gute Nacht. Die Freedom Factory verabschiedet sich und hofft, dass Ihnen der präsentierte Prototyp gefallen hat. Sie können ihn nicht kaufen. Er ist schon verkauft. Die Freedom Factory, das bin... Präsentation eines Prototyps von Juli C. mit Christian Taubenheim. Ton Manfred Seiler, Regieassistenz Frank Herbig, Regie Johannes Meyer, Redaktion Katrin Zipse.